Setz dich einfach hin, mach die Mucke an, und genieß, die Zusammenstellung, Thank you. muss einfach den Knopf drücken, Knopf drücken, Knopf drücken, Knopf drücken. Woche ein, Woche ein, Woche ein, Woche ein, Woche ein. Junge! Hardcore. Thank you.